If you turn with me to Psalm 91. Wenn ihr mit mir den Psalm 91 aufschlagt. So Lord, bless this message, I pray. Herr, ich bete, dass du diese Botschaft segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last night I had a dream. Gestern hatte ich einen Traum. That someone was going to kill me. Dass mich jemand umbringen wollte. For being a believer. Weil ich gläubig bin. And they were a very strong person. Und das war ein sehr starker Mensch. They were holding my head to the floor. Und der hat meinen Kopf auf den Boden gehalten. And I had this incredible peace. Und ich hatte diesen unglaublichen Frieden. And I believe in the dream I started to quote Psalm 91. Und ich glaube, im Traum habe ich angefangen, Psalm 91 zu zitieren. The Lord is my refuge. Der Herr ist mein Zufluchtsort. And as I was listening to Gerald teach Revelations 6 from last week. Und wie ich dem Gerald zugehört habe, wie er letzte Woche Offenbarung 6 gelehrt hat. The fifth seal is the seal of martyrs. Das fünfte Siegel ist das Siegel der Märtyrer. And it said that the number must be complete. Und es heißt da, dass ihre Zahl vollständig sein muss. And I thought of two things when I read it. Und mir sind da zwei Gedanken gekommen, als ich das gelesen habe. First that it seems very much to be the will of God to allow martyrdom. Es scheint der Wille Gottes zu sein, dass Menschen den Märtyrertod sterben. Just like he allowed Christ to be martyred. Genauso wie er zugelassen hat, dass Christus den Märtyrertod gestorben ist. Second thing is that those people who martyred. Und zweitens, dass diese Menschen, die den Märtyrertod erlitten haben, are people who did not get raptured. Das sind Menschen, die nicht entrückt wurden. That means that at the time of the rapture they were unbelievers. Das heißt, zur Zeit der Entrückung waren sie noch Ungläubige. And they quickly became incredible believers. Aber sie sind dann sehr rasch unglaublich tolle Gläubige geworden. Which means that these are people that we do not reach before Christ appears in the clouds. Und das bedeutet, das sind Menschen, die wir nicht erreichen, bevor Christus in den Wolken zurückkommt. Who will become very dedicated believers in a very short time. Die dann aber in kurzer Zeit sehr hingegebene Gläubige werden. So like Ricky said on Sunday, that the harvest is plentiful. Wie Ricky am Sonntag gesagt hat, die Ernte ist reichlich. But the workers are few. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. And whenever I read those passages, I just think, boy, there's so many we could reach that we won't reach. Und wenn ich diese Schriftstellen lese, dann denke ich mir immer, es gibt so viele, die wir erreichen können, aber wir erreichen sie nicht. And that's what this church is about. Und das ist der Zweck dieser Gemeinde. The building project is about making room for more people by faith. Beim Umbau geht es darum, dass wir mehr Raum schaffen für die Menschen. It's about building an ark. Wir wollen eine Arche bauen. Big enough to invite people. Die groß genug ist, dass wir mehr Menschen einladen können. So that before the Lord returns, dass bevor der Herr wiederkommt, we have reached as many people as possible. Dass wir so viele Menschen erreicht haben, wie nur möglich. But I would like to read Psalm 91 and just parts of it maybe. Ich möchte jetzt Teile aus dem 91. Psalm lesen. Because who knows, before the Lord returns, maybe some of us will be called to give our lives. Denn vielleicht werden manche von uns dazu berufen sein, ihr Leben hinzugeben, bevor der Herr noch zurückkommt. In Psalm 91, this would be a wonderful passage to memorize. Das ist eine tolle Schriftstelle, die man auswendig lernen kann. I'm working on it right now. I'm memorizing it now. Und ich lerne sie jetzt gerade auswendig. Not at this moment, but this week I was memorizing it. Nicht natürlich jetzt im Augenblick, sondern in dieser Woche. Let's read the first couple of verses. Lesen wir die ersten Verse. He who dwells in the shelter of the Most High. Wer im Schutz des Höchsten wohnt. Will rest in the shadow of the Almighty. Bleibt im Schatten des Allmächtigen. The word Most High is Elohim. Der Höchste, das Wort ist Elohim. Elohim. Elohim. And Elohim is another word. This is Elohim. Elohim. Most High. And der Allerhöchste. Almighty is El Shaddai. Und der Allmächtige, das ist El Shaddai. So, what does it mean to you, or what do you think this verse is saying? What was is the shelter? What is the shelter of the Most High? Das für euch. Was glaubt ihr, dass das aussagt? Was ist der Schutz des Höchsten? If we dwell there, wenn wir dort wohnen, we will rest in the shadow of the Almighty. Werden wir im Schatten des Allmächtigen bleiben? It's a place that we can dwell. Es ist ein Ort, an dem wir wohnen können. Or it's a place that we can just visit sometimes. Oder es ist ein Ort, den wir einfach nur ab und zu besuchen können. But here the condition is, aber if hier we dwell, die Bedingung, dass wir dort wohnen. God wants us to be there all the time. Gott möchte, dass wir die ganze Zeit dort sind. And the person who dwells there says this in verse 2. Und der Mensch, der dort wohnt, sagt Folgendes im Vers 2. I will say of the Lord, ich sage zum Herrn, He is my refuge and my fortress. Meine Zuflucht und meine Burg. My God, in whom I trust. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. If you think about it, wenn man darüber nachdenkt, that God can be our refuge, dass Gott unser Zufluchtsort sein and kann, a fortress, und eine Burg für uns. A fortress against what? Eine Burg gegen was? Anybody? Hat jemand eine Idee? Mm-hmm. What's that? Against danger? Gegen Gefahren? Against sin? Gegen Sünde? Against my enemy? Gegen meinen Feind? Do we really need God to be a fortress? Brauchen wir Gott wirklich als unsere Burg? Or is it just something that, you know, Martin Luther wrote? Oder ist das nur einfach etwas, was Martin Luther geschrieben hat? No, Martin Luther didn't write it. He just wrote a song to it. Martin Luther hat das nicht geschrieben, er hat einfach ein Lied darüber geschrieben. But Martin Luther surely knew what it was to have the Lord as his fortress. Aber Martin Luther hat es ganz sicher persönlich gewusst, wie das ist, wenn man den Herrn als seine Burg hat. Surely he will save you from the fowler's snare. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers. Who would the fowler be? Right? That'd be Satan. Wer wäre der Vogelsteller? Das wäre Satan. Satan has a snare for every one of us. Satan hat eine Schlinge, eine Falle für jeden einzelnen right? von uns. He wants us to put our foot into something that will destroy our life forever. Er möchte, dass wir mit dem Fuß irgendwo hineinsteigen, was dann unser Leben auf ewig zerstören wird. And from the deadly pestilence. Und von der verderblichen Pest. He will cover you with his feathers. Mit seinen Schwingen deckt er dich. And under his wings you will find refuge. Und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. His faithfulness will be your shield and your rampart. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. You will not fear the terror of night. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. It's not even saying don't fear the terror of the night. It says you will not fear. Es steht nicht einmal da, fürchte dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, sondern es steht da, du fürchtest dich nicht. Nor the arrow that flies by day. Noch vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. I think the terror of the night can include all the projections. Da können alle Einflüsterungen Satans dazu zählen. When you're just laying there and your thoughts are going uncontrolled and you're just imagining every possible danger. Wenn du einfach nur da liegst und deine Gedanken rasen und du stellst dir alle möglichen Gefahren vor. Nor the arrow that flies by day, the accusations. Noch den, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, die Anklagen. Nor the pestilence that stalks in darkness. Vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Nor the plague that destroys at midday. Vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. 1,000 fallen an deiner Seite, 10,000 an deiner Rechten. But it will not come near you. Dich erreicht es nicht. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Du schaust es nur mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. If you make the Most High your dwelling. Wenn du den Herrn zu deiner Zuflucht gemacht hast. And that's the condition there. If you make him your dwelling. Und das ist die Bedingung dahinter, wenn du den Herrn zu deiner Zuflucht gemacht hast. Now it says in John 15:7. Es heißt in Johannes 15:7. If you abide in me, wenn du in mir bleibst, if you dwell in me and my word dwells in you, wenn du in mir bleibst und mein Wort in dir bleibt, ask anything you want, dann bitte um alles, was du willst, and it will be done unto you. Und es wird dir erfüllt werden. It's a very strong parallel to this verse. Das ist eine sehr starke Parallelstelle zu diesem Vers. If you make the Most High your dwelling, wenn du dir den Allerhöchsten als deine Zuflucht erwählst. So the secret place is not something that God created. Dieser geheime Ort, das ist nicht etwas, was Gott geschaffen hat. It's not like, let's run to the secret place of the Lord. Es ist nicht so, dass wir sagen, laufen wir an diesen geheimen Zufluchtsort des Herrn. The Lord is the secret place. Sondern der Herr ist dieser Zufluchtsort. He is the refuge. Er ist dieser geheime Ort. He is the fortress. Er ist die Burg. It's his very presence. Genau seine Gegenwart. And if we make God our dwelling, und wenn wir Gott als Wohnort haben, even the Lord who is my refuge, den Herrn, der meine Zuflucht ist, then no harm will befall you. Dann begegnet dir kein Unglück. No disaster will come near your tent. Und keine Plage naht deinem Zelt. What does it not say? Was steht hier nicht da? It doesn't say we won't have problems. Es steht nicht da, dass wir keine Probleme haben werden. It doesn't say we won't be tested. Es heißt auch nicht, dass wir nicht geprüft werden. Actually, Paul said in 2 Corinthians 4:8. Paulus hat ja in 2. Korinther 4,8 gesagt, that we are pressed on every side, dass wir von allen Seiten bedrängt werden, but we're not crushed. Aber wir sind nicht zerstört. We're cast down, wir werden niedergeworfen, but we're not destroyed. Aber nicht vernichtet. So no harm will come to us. Kein Schaden wird uns erreichen. He will prepare for us in Psalm 23, he'll prepare for us a table in the presence of our enemy. Im Psalm 23 bereitet er uns ein Festmahl in der Gegenwart unserer Feinde. He will command his angels concerning you. Denn er bietet seine Engel für dich auf. That's a very strong verse for guardian angels, right? Das ist ein sehr starker Vers in Bezug auf Engel. And who protect you? Protecting angels. Die dich beschützen, die Schutzengel. Yeah. Can you imagine? He will God will, because you dwell in him, he will command angels to protect you. Weil du in ihm wohnst, deswegen wird er den Engeln befehlen, dass sie dich beschützen. To guard you in all your ways. Um dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. That's a very, very powerful verse to memorize or to mark in your Bible. Das ist ein sehr kraftvoller Vers, den man auswendig lernen kann oder sich anstreichen kann in der Bibel. This is the verse that Satan tempted Jesus with in the wilderness. Mit diesem Vers hat Satan Jesus in der Wüste versucht. Jump off the pinnacle and the angels will catch you. Spring von dieser Spitze herunter und die Engel werden dich auffangen. So Satan knows Psalm 91. Satan kennt Psalm 91. And so did Jesus. Und Jesus kennt ihn auch. And we can too. Und wir können ihn auch Verse 12. Lernen. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Vers 12. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. You will tread upon the lion and the cobra. Auf Löwen und Vipern trittst du. You will trample the great lion and the serpent. Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. And you can make correlate that to Ephesians 6:12. Und du kannst das mit Epheser 6:12 in Verbindung bringen. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against principalities and powers and demonic forces. Sondern Mächte und Gewalten und Dämonen. In 1 Peter 5 where it says Satan is a roaring lion. Und im 1. Petrus steht, dass Satan ein brüllender Löwe ist. Seeking someone to devour. Der sucht, wen er verschlingen kann. And Satan devours people, so he can use those people to devour people. Satan verschlingt Menschen und diese Menschen gebraucht er dann, um andere zu verschlingen. So he influences us to destroy us by destroying others. Beeinflusst uns und zerstört uns, dass wir dann die anderen vernichten. What is the best way to destroy someone? Was ist der beste Weg, wie du jemanden sehr schadest? Get them to gossip. Wenn du ihn dazu bringst, dass er tratscht und klatscht. They destroy people and they destroy themselves. Er zerstört dann Menschen und sich selber. So Satan is a roaring lion, always seeking someone to devour. Satan ist ein brüllender Löwe und er sucht ständig jemanden, den er verschlingen kann. As watchman over the church, und als Wächter über die Gemeinde, you just always see him showing up somewhere. Da siehst du ihn immer, dass er irgendwo seine Hand im Spiel and you hat. Go after him here with a stick, und wenn du hier gegen ihn kämpfst, auf dieser Seite mit einem flees, Stock, dann fließt er, and then he shows up somewhere else. Und dann taucht er woanders wieder auf. Very supernaturally. Sehr übernatürlich. Okay, verse 14. Vers 14. Now watch how powerful this is. Schaut euch an, wie kraftvoll das ist. Because he loves me, weil er an mir hängt, says the Lord. Sagt der Herr. Isn't that very? God is saying, because he loves me. Gott sagt, weil er mich liebt. Can we just stop for a moment and try to imagine yourself as God? Können wir kurz innehalten und uns vorstellen, dass wir Gott sind? This person down on planet Earth. Und diese Person unten auf der Erde. This teenager. Dieser Jugendliche. He loves me. Er liebt mich. Gabriel. Michael. Michael. He loves me. Er liebt mich. It must so touch the heart of God. Das muss Gott das Herz so warm machen. I mean, it touches me so much that my dog loves me. Das berührt mich so sehr, dass mein Hund mich lieb hat. Jumps up on the bed, puts his head next to my face and just breathes on me. Und hüpft auf mein Bett und er legt seinen Kopf neben meinen Kopf und dann atmet er mich an und er sucht mich überall. If I'm on the couch, he jumps up and he has to touch me. Und wenn ich auf der Couch liege, dann hüpft er auch rauf und versucht mich zu berühren. Es ist so eine wunderschöne Sache, wenn man geliebt wird. Here's God saying, because this person loves me. Und da sagt Gott, weil dieser Mensch mich liebt, I will rescue him. Werde ich ihn erretten. I will protect him. Ich will ihn schützen. For he acknowledges my name. Weil er meinen Namen kennt. So to love God is to acknowledge his name. Gott zu lieben heißt, seinen Namen anzuerkennen. He will call upon me. Er ruft mich an. And I will answer him. Und ich antworte ihm. I will be with him in trouble. Ich bin bei ihm in der Not. Why is this person in so much trouble? Why is he in so much trouble? Warum hat er so eine große Not? Because Satan wants to destroy him. Weil Satan ihn vernichten will. Right? Satan knows. Satan weiß. How to come against the kingdom of God. Wie er gegen das Königreich Gottes kämpfen Satan, kann. Satan is his name means opposer. Der Name Satan bedeutet Widersacher. So he opposes all the purposes of God. Er widersteht allen Plänen Gottes. And what is our life? But our life is to fulfill the purpose of God. Und worum geht's in unserem Leben, dass wir die Pläne Gottes erfüllen? David fulfilled the purpose of God in his generation. David hat die Absichten Gottes erfüllt in seiner Generation. And Satan's whole preoccupation is to oppose those who want to fulfill the will of God. Und das ganze Treiben Satans steht danach, dass er denen widerstrebt, die Gottes Plan erfüllen möchten. I will deliver him. Ich werde ihn befreien. And honor him. Und ehren. With long life I will satisfy him. Mit einem langen Leben werde ich ihn sättigen. And show him my salvation. Und lasse ihn mein Heil schauen. I just want to give you four ways that you can abide in the shelter of God. Ich möchte euch vier Punkte sagen, wie ihr im Schutz Gottes bleiben könnt. This is how I abide in the presence of God. So bleibe ich in der Gegenwart Gottes. Number one. Erstens. Before you do anything. Bevor du noch irgendetwas tust. Confess. Bekenne. Something. Bekenne etwas. Number one. Erstens. Confess your sin. Bekenne deine Sünde. Don't even imagine that you can enter the presence of God. Bilde dir überhaupt nicht ein, dass du die Gegenwart Gottes you're just living in an illusion. Kannst. You're living in an illusion. Du lebst dann in der Illusion. There's all people, all in religions all around the world who never enter the presence of God. Es gibt alle möglichen Religionen auf der ganzen Welt und diese Menschen werden niemals in der Gegenwart Gottes eintreten. First of all, because they don't have Christ. Erstens einmal, weil sie nicht Christus haben. But it doesn't mean that they are not experiencing something Aber es heißt nicht, dass sie nicht etwas erfahren. Because they are activating their spirit. Weil sie ihren Geist aktivieren. So it's at least a desire to be with God. Sie haben also zumindest das Verlangen, mit Gott zusammen zu sein. But we're talking about being with God. Aber wir reden darüber, dass wir bei Gott sind. First, confess your sin. Zuerst bekenne einmal deine Sünde. Or confess his faithfulness. Oder bekenne seine Treue. You know, give thanks. Sag Dank. So it's, again, it's either repent. Also entweder kehre um. Or give thanks. Oder sag Dank. That's the first thing I always do. Das ist das Erste, was ich immer mache. I can try to think of anything I can repent of. Ich versuche mir etwas, dass mir etwas einfällt, wovon ich umkehren kann. Carelessness, anything. Achtlosigkeit. Lord, I don't want to imagine that I can come into your presence without confessing. Herr, ich möchte nicht einmal daran denken, dass ich in deine Gegenwart eintreten könnte, ohne dass ich bekenne. Into your presence without giving thanks. Ich möchte auch nicht in deine Gegenwart eintreten, ohne dass ich Dank sage. I mean, that's sin. Das ist Sünde. To be unthankful. Undankbar zu sein. Then I have to repent of being unthankful. Dann muss ich davon umkehren, dass ich undankbar bin. So number one. Erstens. You lay on your couch and you confess. Du liegst auf der Couch und du bekennst. Number two. Zweitens. Connect. Trete in Verbindung. Connect with God. Trete in Verbindung mit and Gott. And that comes through His Word. Und das erreichst du durch sein Wort. That's why God gave us a Bible. Deswegen hat Gott uns die Bibel geschenkt. I can lay there for 5 hours. Ich kann 5 Stunden lang dort liegen. Oh God, oh God, speak to me. Und sagen, oh Gott, sprich zu mir. And God will just say, why don't you go get a Bible? Und Gott sagt zu mir, wofür hast du deine Bibel? Well, it's easier. Just talk to me. Das ist einfacher. Red einfach mit mir. No. Nein. You go get a Bible and I'll talk to you. Hol dir deine Bibel und ich rede zu dir. Connect with God. Tritt mit Gott in Verbindung. Through His Word. Durch sein Wort. Read it slowly, carefully. Lese es langsam und achtsam. And make a connection. Und finde diese Verbindung. Just say, God, I'm disconnected. Und sag, Gott, ich bin nicht in Verbindung I mean, mit dir. I've repented. Ich habe Buße getan. I'm thankful. Ich bin dankbar. But where are you? Connect with me. Aber wo bist du? Bitte tritt in Verbindung mit mir. Get in the Word. Lies das Wort. Number three. Drittens. Communicate. Kommuniziere. Your requests. Sag Gott deine Anliegen, deine Bitten. We can put Philippians 4:7 there. Da könnten wir Philipper 4:7 anführen. We can put Proverbs 18:21 here. Oder hier oben Sprüche 18:21. And for connecting through His Word. Und Verbindung aufnehmen durch sein Wort. We can put John 8:32, 31:32. Johannes 8:32 einsetzen. Or if you abide in me, if you continue in my word, you are my disciples. Oder wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger. John 15:7. If my word abides in you. Wenn mein Wort in euch bleibt. Colossians 3:16. Kolosser 3:16. Let the word of Christ dwell richly in you. Möge das Wort Christi reich in euch wohnen. Communicate with God. Kommuniziere mit Gott. Point number three, talk to him. Drittens, sprich mit ihm. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. But in everything, aber in allem, through prayer and supplication, durch Flehen und durch Gebet, with thanksgiving, mit Danksagung, let your requests be known to God. Tue deine Bitten Gott kund. Let your requests be known to God. Lass deine Bitten Gott wissen. Isn't that, aren't those words powerful? Sind das nicht kraftvolle Worte? Confess. Bekenne. Connect. Nimm Verbindung auf. Some people will live their whole life never confessing their sin. Manche Leute können ihr ganzes Leben leben, ohne dass sie je ihre Sünden bekennen. And they'll spend their whole life unconnected. Und sie werden ihr ganzes Leben leben ohne Verbindung mit Gott. I mean, they'll talk to God. Sie reden zwar zu Gott, and try to communicate, but they'll never have any confidence that he's listening. Und sie versuchen etwas zu kommunizieren, aber sie haben niemals die Gewissheit, dass er zuhört. And the fourth thing, und das vierte, commit. Gib dich hin. Proverbs 16:3. Sprüche 16:3. Commit your way to the Lord. Empfiehl deine Wege dem Herrn. And this is how I enjoy the shelter of the Most High. So erfreue ich mich am Schutz des Allerhöchsten. I mean, it's such a privilege to be in God's presence. Es ist so ein Vorrecht, in der Gegenwart Gottes zu sein. But it takes an effort to get there. Aber man muss sich anstrengen, um dahin zu kommen. And not a lot of people go there. Und nicht viele Menschen kommen dahin. But to dwell there, aber dort zu wohnen, is such a place of privilege. Das ist so ein bevorzugter Ort. Right. And God so enjoys when we dwell there. Und Gott genießt das so sehr, wenn wir dort wohnen. No harm will come to us. Kein Schaden wird He'll uns cover angetan. Us with his feathers. Und er wird uns zudecken mit seinen Schwingen. Never forget to commit your way to the Lord. Vergiss niemals darauf, dass du deine Wege dem Herrn anbefiehlst. And I think the difference between committing and trusting, und der Unterschied zwischen Gott seine Wege anbefehlen und Proverbs zu vertrauen. 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Don't lean on your own understanding. Verlasse dich nicht auf dein eigenes Verstehen. But acknowledge him in all your ways. He will make your path straight. Sondern erkenne ihn an auf allen deinen Wegen und er wird deinen Pfad ebnen. And I think the difference between trust and commitment, und ich glaube, der Unterschied zwischen diesen beiden ist, to commit something, I believe, is something we do verbally. Ich glaube, etwas Gott anempfehlen oder anbefehlen, das ist etwas, was wir verbal machen. I think trust is more of a heart issue. Ich glaube, Vertrauen, das ist mehr eine Herzensangelegenheit. But I always commit everything to the Lord as best as I can remember. Aber ich empfehle dem Herrn immer alles an. I would never nach meinem besten open my Wissen mouth und Gewissen. Publicly. Ich würde niemals in der Öffentlichkeit meinen Mund aufmachen, without committing it to the Lord. Ohne dass ich das vorher dem Herrn anbefohlen habe. I've accidentally done that. Ich habe das versehentlich schon gemacht. And realized that I'm just speaking words. Und habe erkannt, dass ich dann nur Worte spreche. I can't even commit it to the Lord with somebody else. I have to commit it to the Lord alone. Ich kann es nicht einmal dem Herrn empfehlen, wenn jemand anderer dabei ist. Ich muss es ganz allein machen. If we pray for the service, I pray with others. Wenn wir für den Gottesdienst beten, dann bete ich zusammen mit anderen. I still have to go alone. Aber ich muss auch allein zu and Gott gehen. I have to speak to God and commit it to him. Und ich muss mit Gott sprechen und ich muss ihm das anempfehlen. Lord, we've prepared all these things. Herr, wir haben all das vorbereitet. We commit this to you. Wir legen es in deine Hände. I'm verbally giving it to you. Mit meinen Worten übergebe ich es dir jetzt. And I think these are just four very powerful principles. Und ich glaube, das sind vier sehr mächtige Prinzipien. About abiding under the shelter of the Most High. In Bezug darauf, im Schutz des Allerhöchsten zu wohnen. Amen. Amen. So, Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you that you are not just the Most High. Wir danken dir, dass du nicht nur der Allerhöchste and bist. Not just El Shaddai. Und nicht nur El Shaddai. And not just Adonai. Und nicht nur Adonai. And Yahweh. Und Yahweh. But you are our Father. Sondern du bist auch unser Vater. Abba Father. And Abba Vater. We thank you. Und wir danken dir, that when we come to you, dass wir zu dir kommen können, through the blood of Jesus, durch das Blut Jesu, that we have access to your presence, dass wir Zugang haben in deine Gegenwart. Open our eyes, mach uns die Augen auf, that we can understand more fully, dass wir das besser verstehen können, how to dwell in your presence, wie wir in deiner Gegenwart wohnen können. We pray. Darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.